Müde erhob sich Marianne an diesem Morgen aus ihrem Bett. Noch immer spukten die unheimlichen Bilder ihres Albtraums durch ihre Gedanken. Ein Blick aus dem Fenster stimmte sie auch nicht fröhlicher. Es regnete wieder und die düsteren Wolken am Himmel hatten sich noch mehr verdichtet. Das Wetter trifft in etwa meinen Gemütszustand. Wenn ich an die ganzen Aufgaben denke, bekomme ich noch Magendrücken. Ich habe nachgedacht. Wir müssen heute Nacht noch einmal in den Keller. Ich habe das Gefühl, dass irgendwas passieren wird. Ich auch. In der Nacht hatte ich einen ganz furchtbaren Traum. Ich sah Beth vor mir, wie sie in Flammen stand. Bist du sicher? Das ist schlimm. Ein Grund mehr für uns, der Sache heute Nacht auf den Grund zu gehen. Ja. Und jetzt lass uns schon mal mit den Aufgaben beginnen, sonst werden wir das nie schaffen. Ist das kalt heute Nacht? Oder ich schlotter schon vor Angst. Jetzt stell dich nicht so an. Du hast doch schon deinen dicken Mantel angezogen. Ja, und wenn uns Mrs. Bingle entdeckt, kann ich mich nicht einmal herausreden. Was meinst du, was sie uns erzählen wird, wenn wir wieder mit der Katze kommen? Sie wird uns schon nicht entdecken. Habe ich es mir doch gedacht. Mrs. Bingle? Ihr beiden kleinen Schnüfflerinnen gebt einfach nicht auf. Mrs. Bingle, wir... Kommt aus der Ecke raus. Wir werden uns jetzt unterhalten. Mrs. Bingle, wir wollten wirklich nicht... Sei still, Victoria! Ihr habt mich maßlos enttäuscht. Geht dort in den Raum. Wir würden lieber wieder hochgehen. Nein, jetzt nicht. Wir werden reden. Hier in diesem Raum. Warum schließen Sie ab? Damit wir nicht gestört werden. Wart ihr es, die in mein Zimmer eingebrochen seid? Ich schätze, du warst es, Marianne. Hab ich recht? Ich? Nein, wie kommen wir denn darauf? Lüg mich nicht an! Ihr habt mein Tagebuch entwendet. Ihr wisst, was vor 14 Jahren geschehen ist. Ja, das wissen wir. Sie haben Agnes Wilbock verbrennen lassen. Sie konnten sie nicht leiden. Ja, das Mädchen war ein rothaariges Luder. Nach außen zwar still, aber in ihren Augen loderte das Feuer des Hasses. Agnes war ein gutmütiges Mädchen. Ja, ich wollte nicht, was passiert ist, aber es war auch kein großer Verlust. Ihr Onkel hatte schon seit Monaten keine Zahlung für ihre Unterbringung geschickt. Sie war eine Schmarotzerin. Jeder mochte sie. Wir waren bei Schwester Constantia. Schwester Constantia. Als wäre sie nicht froh gewesen, dieses Balg nicht mehr durchfüttern zu müssen. Das ist nicht wahr. Lassen Sie uns jetzt gehen. Damit ihr die Geschichte schön überall herumtratschen könnt. Nein. Vielleicht wäre es wirklich besser, wenn euch ein ähnliches Schicksal ereilen würde wie Agnes Wilbur. Das können Sie doch nicht tun. Die alten Bücher in diesem Raum würden sehr schnell Feuer fangen. In den Zeitungen würde man über die armen, verbrannten Mädchen schreiben. Über diesen bedauerlichen Unfall. Aber ich wäre meine Sorgen los. Erlaube ich nicht, Mrs. Bingle. Das ist Beth. Nein, Marianne, das ist nicht Beth. Was? Das ist Agnes. Nein. Und sie hat ihr die Lampe aus der Hand geschlagen. Ich brenne. Was können wir tun? Das ist schrecklich. Die Nachthorn brennt. Oh mein Gott. Hilfe! Hilfe! Hört uns niemand! Wir sind hier drin. Schnell, Mädchen, lauft nach oben. Mr. Bradley. Ach, das Mädchen. Mrs. Schnell. Johnson. Wir. Mrs. Bingle. Ihr könnt mir später alles erklären. Da sind Beth und die anderen. Bin ich froh, dass es euch gut geht. Ich bin von einer Stimme wach geworden. Und dann hatte ich plötzlich furchtbare Angst um euch. Ich glaubte schon, wir würden bei lebendigem Leibe verbrennen. So wie Mrs. Bingle. Mr. Bradley, um Himmels Willen, was ist mit Mrs. Bingle? Ja, das Feuer konnte ich ersticken. Aber für sie kam jede Hilfe zu spät. Das hätte ich ihr nicht gewünscht. Da habt ihr aber noch Glück gehabt, Mädchen. Wäre dieser kleine Racker nicht gewesen, hätte ich euch nicht so schnell bemerkt. Sie saß vor der Kellertür und miaute ganz aufgeregt. Nur deshalb habe ich die Tür aufgemacht und habe sofort den Feuerschein gesehen. Wie schön sie ist. Mir ist nie aufgefallen, dass ihr Fell rötlich schimmert. Wie heißt sie überhaupt? Was weiß ich. Ich nenne sie einfach nur Katze. Vielleicht Agnes. Ja, Agnes. Ich wüsste keinen Namen, der besser zu ihr passen würde.